Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Volkstanz ist nach einer jahrzehntelangen Durststrecke wieder voll im Trend. Traditionell tanzen und modern leben, das passt. Beobachtungen von Birgit Magira. Also ich darf euch dann langsam und genüsslich auf den Tanzboden bitten. Katharina Meyer steht mitten im Saal einer Münchner Tanzschule. Neben ihr sitzt ein Akkordeonspieler. Um sie herum locker verteilt die Tanzpaare. Von Mitte 20 bis um die 70 sind alle Altersstufen vertreten. Einige in Tracht, andere in Jeans. Katharinas Tanzabende sind für jede Frau und jeden Mann. Tänzerische Vorkenntnisse? Ausdrücklich nicht erforderlich. Also für mich ist Volkstanz ganz klar die Gelegenheit, bei der alle zusammenkommen können, bei der jeder mitmachen kann, egal welcher Herkunft, egal welchen Alters, egal ob Stadt, Land, ob jung, alt, total egal, dass die alle zusammenkommen können und auf traditionell bayerische Musik tanzen. Also klar ist Volkstanz für mich auch interkulturell, aber so ganz persönlich jetzt geht es mir bei Volkstanz um meine eigene Kultur und das ist einfach der bayerische Volkstanz. Zwiefacher, Dreher, Landler, Polka. Das Repertoire ist reich. Katharina Meyer sieht sich als Tanzlustvermittlerin, dass jeder sich traut mitzumachen. Sie selbst hat unter anderem Salsa und Tango Argentino gelernt, hat eine Ausbildung in zeitgenössischem Tanz und jahrelang Standard- und Lateintanzsport auf Weltklasseniveau betrieben. Beim Bayerisch-Tanzen komme sie nach Hause, sagt sie. Oft hatte das Bayerische so einen langweiligen, altbachernen, biederen Beigeschmack. Und den hat es für mich halt gar nicht. Der bayerische Volkstanz ist sowas von feurig und leidenschaftlich und emotional, aber es ist halt nicht so nach außen getragen. Und deswegen ist für mich das unglaublich identitätsstiftend, weil ich finde, dass wir alles andere tanzen. Ja, alle, wir probieren alles aus, weil auch wirklich alles spannend und leidenschaftlich und besonders ist. Aber wir suchen nicht in dem Besonderen bei unserer eigenen Kultur. Das Wort Volkstanz verwendet sie dabei gar nicht so gerne, auch weil das schnell tümelnd klinge und bei manchen sogar völkisch-nationale Assoziationen wecke. Gleichzeitig bin ich mit dem Begriff aufgewachsen und der wurde in meiner Umgebung nie in irgendeiner Art von Fremdenfeindlichkeit oder Ausgrenzung benutzt. Deswegen hat er für mich diesen Beigeschmack eigentlich nicht, aber in der Verwendung hat er den nun mal. Deswegen mag ich den Begriff nicht. Deswegen sage ich immer bayerisch tanzen. Katharinas Vater Wolfgang Meyer ist Volkstanzforscher. Im Auftrag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hat er jahrzehntelang alles im Land zusammengetragen, was er an tänzerischer Bewegung finden konnte. An Feiertagen, auf Hochzeiten, bei Kirchweih. Früher hat man gedacht, Oberpfalz oder andere fränkische Gebiete, vielleicht da ist nicht viel los oder in Schwaben. Und genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe 40 Jahre lang versucht, alle Quellen zu finden, was mir die Leute vortanzt haben. Und da hat sich herausgestellt, dass erst wenn man jedes Gebiet gut kennt, dass man dann auch wirklich einen groben Überblick geben kann, was da los ist. Und im Fränkischen, das war Wolfgang Meyer schnell klar, ist tänzerisch sehr viel los. Viel getanzt wurde und wird vor allem an Festtagen. Zum Beispiel haben die fränkischen Kirchweihen eine Vielzahl von Gebrauchsformen, gesungene Tänze zum Beispiel. Das können Sie in ganz Oberbayern überhaupt fast nicht finden. Aber in Mittelfranken bei den Kirchweihen haben sie so viel gesungen dabei. Also das haben sie sonst nirgends gehabt. Gesungen wird nicht nur aus Spaß. Gerade bei komplizierteren Tänzen sei das auch ein guter Trick, um im Rhythmus zu bleiben, erklärt Tochter und Tanzmeisterin Kathi. Also das hilft, der Zwiefach ist ein Taktwechseltanz. Und wenn ich mich mit einem Text unterstützen kann, dann kann ich mir den Rhythmus viel leichter einbringen. Zum Beispiel jetzt wird es unser Eude Kat mecht Ano, Ano, unser Eude Kat mecht Ano, Oan. Dann ist das unser Eude, ist ein Wolzer, unser Eude Kat mecht Ano, Ano. Und da, wo sich diese Silben wiederholen, da kommen die Dreherschritte. Der Dreher. Neben sehr komplexen Zwiefachen war der fränkische Dreher für den Vater und Volkstanzforscher wiederum eine außergewöhnliche Entdeckung. der sogenannte Drei-Schritt-Dreher. Der wird nicht bloß von einem Fuß auf den anderen getanzt, sondern das ist ein dreiteiliger Schritt im Zweivierteltakt. Also ein ganz versetzter und interessanter, der nicht einmal gleichzeitig getanzt wird, sondern der Tänzer tanzt einen Schritt nach der Tänzerin. Die gleiche Tanzfigur, aber einen Schritt später, das Ganze. Da liege eine wunderbare Leichtigkeit drin, schwärmt Meier. Und gerade diesen schnellen Dreischrittdreher feiere er als speziell fränkisches Erbe sogar auf altbayerischen Tanzböden. Auch wenn sich Nicht-Franken anfangs oft hart tun. Ich lerne manchmal am Tanzboden jemanden, weil der ungefähr wie der Swing-Schritt ist, wie der Foxtrot. Die sind alle verwandt miteinander. Ich tanze dann zuerst mit meiner Partnerin Foxtrot und sage, tanzen Sie das weiter und dann tanze ich einen Schritt später. Besonders intensiv hat Wolfgang Meier den Osten und Nordosten von Bayern erforscht. Über die Volkstänze in der Oberpfalz hat er seine wissenschaftliche Abschlussarbeit geschrieben, damals Ende der 60er Jahre. Mit dem Zug ging's bis Regensburg, von dort zu Fuß weiter, 3 Monate lang. Im Gepäck etliche Unterlagen und ein schweres analoges Aufnahmegerät. Dabei waren dem Feldforscher nicht nur die Tanzbewegungen selbst wichtig, sondern auch, zu welchen Gelegenheiten wer was getanzt hat oder immer noch tanzt. Erste Anlaufstelle für den jungen Feldforscher war dabei meist der Dorfwirt. Ich bin ins Wirtshaus dort gegangen und hab gesagt, ich hab so viele Melodien zum Wirt, die da tanzt. Wer kannten das noch wissen, wie die tanzt worden sind? Und da hat er gesagt, ja, da gehst du am Huber rüber. Oder der, die sind gut. Ja, oder am Samstag ist Hochzeit, da gehst du mal hin, da tanzen sie den und den und den und den und den noch. Die Menge der Tänze hat mich überfallen, unter denen bin ich begraben worden. 60 verschiedene Tänze hat Wolfgang Meier während seiner 3 Monate kreuz und quer durch die Oberpfalz regelrecht entdeckt. Die Zwiefachen, den deutschen Dreher, die langsame Polka. Spitzenreiter in tänzerischer Vielfalt ist laut Meier aber Niederbayern mit 150 verschiedenen Tänzen, besonders viele davon im Bayerischen Wald. Warum ausgerechnet dort? Wahrscheinlich lag es an der Armut oder an der Tatsache, dass es kaum große Ortschaften, dafür viele kleine Dörfer gab, so Meier. Es haben, also gerade an der Grenze zu Böhmen, an der Grenze zu Oberösterreich, viele einzelne Musikanten zum Tanz aufgespielt. Man hat sich auch gar keine große Kapelle leisten können. Die haben gespielt. Und bei kleinen Tanzveranstaltungen können immer die Leute hingehen und sagen, du, spiel mir mal den Siebenschritt oder spiel mir mal das da. Und dann spielt der. Und damit haben alle wieder das im Ohr. Wenn bei großen Veranstaltungen hat es Tanzprogramme gegeben, auch das, was die Kapellen bloß spielen konnten. Die konnten bestimmt die Zwiefacher können spielen. Während der Knopfharmonikerspieler, der hat 50 zur Hand gehabt. Volkstanz. Das Wort, das Tanzmeisterin Katharina Meier für ihre Veranstaltungen gar nicht so gern benutzt. Woher kommt eigentlich dieser Oberbegriff? Denise Temme ist Professorin am Institut für Tanz- und Bewegungskultur an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Es sei klar, sagt sie, dass der Volkstanz erst seit relativ kurzer Zeit auch so genannt werde. Die den praktiziert haben, das sind natürlich diejenigen, die den Tanz einfach ihren konkreten Namen gegeben haben. Also welcher Tanz war es eben? War es der Zwiefache? War es, wenn ich an die Balkantänze denke, war es der Ampujetzul? Die haben natürlich nicht den Begriff Volkstanz geprägt. Das fing eigentlich auch erst mit der Volkstanzforschung an. Also gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Denn Wissenschaftler brauchen Kategorien. Sie suchen nach Mustern, kreieren Definitionen, schaffen Ordnung. Beim Tanz heißen einige der ganz großen Schubladen Bühnentanz, Gesellschaftstanz, Tanzsport und eben auch Volkstanz. Wobei sich Kategorien auch gegenseitig inspirieren, überschneiden oder die eine aus der anderen Form hervorgegangen ist. Das klassische Ballett zum Beispiel geht auf den Tanz am Hofe Ludwigs des 14. zurück, im 17. Jahrhundert in Versailles. Der Volkstanz hat deutlich tiefere Wurzeln. Die reichen bis in die steinzeitlichen Jäger- und Sammlerkulturen, auch in Mitteleuropa. Höhlenzeichnungen aus dieser Zeit zeigen aber nur, dass getanzt wurde, nicht wie. Also was man rekonstruieren kann, sind eben, dass es häufig kultische, ritualisierte Zusammenkünfte waren, die im Prinzip nicht nur das Ziel hatten, Geselligkeit und Gemeinschaftlichkeit zu praktizieren, sondern auch mit Göttermythen beispielsweise verbunden waren. Kultische Handlung, Tanz als kultische Handlung. Die prähistorischen Jäger, die womöglich vor dem Aufbruch zur Jagd gemeinsam getanzt haben, um das Wild herbeizulocken oder eine Gottheit um Wohlwollen und Unterstützung zu bitten. In babylonischen und ägyptischen Tempeln wurde getanzt. Die Griechen feierten zu Ehren ihres Dionysos, Gott der Fruchtbarkeit und des Rausches, ausufernde Feste mit ekstatischen Tänzen. Auch Kelten, Germanen und Slawen haben wohl ihre jahreszeitlichen Feste tanzend gefeiert. Und selbst die frühen Christen haben sich während des Gottesdienstes noch freudig im gemeinsamen Rhythmus bewegt, bis einige gestrenge Kirchenväter, allen voran Augustinus um 400 nach Christus, gesagt haben: Schluss damit, kein Tanz in der Kirche. Das ist natürlich eine Zementierung auch dann des späteren Dualismus von Körper-Geist oder Körper-Seele, hat das sozusagen mit sich gebracht. Diese Leibfeindlichkeit der Kirche oder die Ablehnung von Triebaspekten der christlichen Morallehre war dann natürlich noch in Verbindung mit dieser Trennung von Diesseits und Jenseits, damit von Körper-Geist und damit auch einhergeht eine Hierarchisierung. Alles Körperliche sozusagen ist was Niederes und alles Geistige ist sozusagen, jede geistige Tätigkeit ist eine höhere Tätigkeit. Seitdem haben die vermeintlich niederen Körperfreuden, hat der Tanz sich außerhalb von Religion und Kirche abgespielt, in den Wirtshäusern und auf den Dorfplätzen. Kaum eine menschliche Kulturtechnik wirke so gemeinschaftsstiftend wie miteinander tanzen, erklärt die Kölner Tanzwissenschaftlerin. Wir finden ganz viele Reigen und Reihentänze, das heißt dieses Gemeinschaftsgefühl, dadurch, dass man eben gemeinsam im Reigen, im Kreis beispielsweise tanzte, betont natürlich noch diesen Aspekt der Zusammengehörigkeit. Also Zusammengehörigkeit wurde ausgedrückt einerseits über die gemeinsame Bewegung und diese bestimmte Aufstellungsform, wo natürlich diese Kreisform und dieses Zusammensein in dieser Kreisform eine große Rolle spielt. Tanz als Stärkung in die Gruppe. Und auch für besseren Zusammenhalt nach außen, gegen mögliche Feinde. Was indigenen Völkern ihr traditioneller Kriegstanz, ist heutigen Fußballfans ihr Fangesang samt Choreografie. Wenn man die Fangesänge und Fanbewegungen beispielsweise, wenn man sich die Fans anguckt, die machen ja nicht nur gemeinsame Gesänge, die machen auch gemeinsame Bewegungen, gemeinsames Klatschen. Diese muskuläre Verbundenheit durch gemeinsame Bewegungen, da gibt es auch Studien, dass es nachgewiesen ist, die Kooperationsbereitschaft steigt, wenn man gemeinsame Bewegungen vollzieht. Psychologinnen und Soziologen haben sich die unterschiedlichsten Versuchsanordnungen ausgedacht, um diesen Nachweis zu erbringen. Kleinkinder, die gemeinsam im Takt auf dem Arm geschaukelt werden, Sportlerinnen, die im selben Raum, im selben Rhythmus trainieren oder Studenten, die gleichzeitig immer wieder mit dem Kugelschreiber klicken sollen. Die Ergebnisse solcher Experimente sind immer gleich. Danach fühlt sich die jeweilige Gruppe intensiver miteinander verbunden. Das gelte umso mehr für Menschen, die miteinander tanzen. Auch nur zu zweit, Mann und Frau. Der Paartanz ist eine relativ junge Entwicklung im Volkstanz. Wenn ich so in diese alten Formen, auch der naturreligiös verbundenen Tanzformen gucke, da ist es eher eine Betonung der Geschlechtertrennung. Da tanzen entweder die Männer oder die Frauen. Und dieses, das gemeinsam Mann und Frau tanzen, das ist eher dann ein späteres Phänomen. Und da würde ich auch sagen, ist die Abgrenzung dann auch schwierig von Gesellschaftstanz und Volkstanz. Einen Tanz gibt es im alpenländischen Raum, der erinnert stark an diese getrennte Form des Tanzens. Dokumentiert ist er zunächst Anfang des 19. Jahrhunderts im benachbarten Tirol. Praktiziert wird er wohl schon viel länger, auch im bayerischen Oberland. Sehr viel später wird er der bayerische Vorzeigetanz schlechthin, der Schuhplattler. Für Wolfgang Mayer fällt der eindeutig in die Kategorie Werbetanz. Ganz wichtig am Anfang war das immer ein Soloplattler, nicht die gemeinschaftlichen großen Plattler, die man heute hat, sondern der hat sein Madel Draht und auslassen und dann hat er auf Hände, auf Füße, auf Schenkel, auf die Schuhsohlen geschlagen und Krach gemacht, geschnackelt und juchzt, ist bis auf Decken aufgesprungen. Dieses Agieren war, um das Madel einfach für sich zu begeistern und natürlich allen anderen, die auch getanzt haben, ähnlich die größere Kraft zu zeigen. potenzielle Konkurrenten einschüchtern und die Frau beeindrucken. Da war nichts vorab choreografiert und durchgeplant. Freestyle und Kreativität waren gefragt. Man muss sich ja das als ganz improvisierte, mit einem Repertoire von 20, 30 verschiedenen Ideen, muss man sich das vorstellen. Es gibt Schulterschläge, es gibt alles Mögliche. Allein das Schreien, das Juchzen, das Schneuzen, das Pfeifen durch die Finger, das ist alles kaum mehr da. Und selbstverständlich gibt es dann noch aggressivere auch oder erotische Aspekte insgesamt. Das muss halt der zum Beispiel auch mit seiner Partnerin tanzen wollen. So. Oder das muss ihr Spaß machen. Der erotische Spaß wurde allerdings argwöhnisch beobachtet. Damit sich zwei nicht allzu nah kommen, hat man extra die sogenannten Wechseltänze eingeführt. Das sind Paartänze mit mehrmaligem Partnerwechsel. Dadurch sollten die Gspusis möglichst bald wieder voneinander getrennt werden. Nicht, dass etwas Schlimmeres passiert. Der Tanzforscher hat etliche historische Gerichtsakten durchforstet. Die Exzesse, die es beim Tanz immer gegeben hat, die wurden ja nicht nur von der Kirche, sondern auch von der weltlichen Obrigkeit immer wieder, da haben wir viele Quellen, weil die da beschreiben, dass die so und so getanzt haben, Fuß eingetanzt haben oder zwiefach getanzt, nämlich sich aneinander gewurzelt haben und so. Die wurden bestraft, die haben da zahlen müssen. Die saßen wirklich eine Zeit lang in der Keuche. Im Gefängnis. Besonders heikel in den Augen einiger kirchlicher Tugendwächter waren Tanzgelegenheiten, deren Ursprung irgendwo in vorchristlicher Zeit liegt. Mit Fruchtbarkeitsriten in der Nacht zum 1. Mai haben die Kelten ihren Sommeranfang gefeiert. Lange her, aber Traditionen sind hartnäckig. Um 1600 schreibt der englisch-puritanische Kirchenmann Philip Stubbs zum Tanz in den Mai: Burschen und Mädchen gehen in den Wald und vergnügen sich am Vorabend. Der Fürst der Hölle, Satan, ist ihr Herrscher. Sie schmücken den Baum und tanzen darum wie die Heiden um die Götzen. Nachts gehen die Mädchen und Burschen in den Wald und verlieren ihre Ehre. Neben den großen Festen und kleinen Tanzabenden gibt es auch die ruhigen Zeiten. Der Katharinentanz am Samstag vor dem 25. November, Namenstag der heiligen Katharina, ist traditionell der letzte lustige Abend im Jahr. Dann beginnt mit dem Advent die Stadezeit. Wer im Dezember heiraten und feiern wollte, brauchte einen kirchlichen Dispens. Aber wie kam es nun, dass ausgerechnet der Schuhplattler, dieser raue Solo-Werbetanz vom Alpenrand, zum bayerischen Vorzeigetanz wurde? Das liegt unter anderem an König Max II. Mitte des 19. Jahrhunderts regiert er das Königreich Bayern und möchte bei seinen Untertanen das gesamtbayerische Nationalgefühl stärken. Seine Majestät fördert deshalb Tracht, Bräuche und Volksmusik, trägt selbst Lederhosen und spielt Zither. Auf seinen Reisen lässt er lokale Tänze vorführen. 1871 wird Bayern Teil des neu gegründeten Deutschen Kaiserreichs und die Parlamentsabgeordneten im fernen Berlin sind aufgerufen, sich mit den abgelegenen Gegenden dieses neuen Reiches samt Bewohnern vertraut zu machen. In der Folge steigen hohe Herren aus Preußen in den Zug nach Süden und bestaunen die krachlederne Exotik der Oberbayern. Und plötzlich gründen sich erste Trachtenvereine. Tanzlehrerin Kathi Meyer. Der Schuhplattler und die Trachtenvereine, die sind halt schlau. Die haben einfach, das war eine Touristenattraktion. Da haben die Ortschaften damit Geld verdienen können. Und das war eine schlaue Idee. Ja? Die haben halt einfach Elemente, die außenwirkungsvoll waren, in Choreografien gestaltet. Und damit haben sie eine Show gehabt, die alle Gäste begeistert hat. Und damit hat sich der Trachtenverein entwickelt. Und das ist überhaupt nichts mit irgendeinem spontanen, gelebten Volkstanz zu tun. Was da den Fremden präsentiert wird, fällt auch streng wissenschaftlich betrachtet nicht mehr so ganz in die Kategorie Volkstanz. Denn der habe eigentlich keine Zuschauer, sagt Forscherin Denise Temme. Volkstanz ist nicht primär für ein Publikum gedacht, sondern Volkstanz ist dafür gedacht, dass man den sozusagen als gemeinschaftliche Gruppe vollzieht und nicht unbedingt für andere, sondern für sich. Das ist die Abgrenzung eben auch zum professionell-künstlerischen Bühnentanz. Und gleichzeitig wäre wohl ohne die Trachtenvereine und deren Engagement niemals so viel erhalten geblieben von der getanzten Tradition. Damit die lebendig bleibt, braucht es wiederum Menschen wie Wolfgang Mayer und seine Tochter Kathi, die mit großer Begeisterung weitergeben, was sie selbst als ihre kulturellen Wurzeln empfinden. Zum Beispiel die bayerische Polka, der Borische. Der hat so einen ganz groovigen Rhythmus und den findet jeder super. Wenn der Borische kommt, ist da jeder dabei. Wechselschritt und Wechselschritt und eins, zwei, drei, vier, das wäre dann auseinander und wieder zusammen, dann vier Schritte dreher und herum. Es ist nicht großartig, aber es hat in den Melodien und dieser Rhythmik mit der Musik zusammen so eine Geschmeidigkeit und so was Erdiges. Also das ist einfach einer meiner Lieblingstänze. Das heißt, die Elemente zu nehmen, sich überlegen, mit wem tanze, habe ich eine gescheite Musik, gibt es eine Gaudi und dann geht's los. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Bayerischer Volkstanz, das bewegte Brauchtum. Autorin dieser Folge Birgit Magira. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Johannes Hitzelberger und Christian Schuler. Technik Regina Stärke und Robin Ault. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.